Kundgabe 2523. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.10.1942. Gebet im Geist und in der Wahrheit. Ein jeder Bittruf dringt an das Ohr des himmlischen Vaters, so er im Geist und in der Wahrheit zu ihm gesandt wird. Das heißt, jeder Gedanke muss empfunden werden im Herzen. Es muss der Geist zum Geist sprechen. Es muss der Geistesfunke im Menschen sich zu Gott erheben, zum Vater, von dem er seinen Ausgang genommen hat. Es darf das Gebet nicht nur ein Lippengemurmel sein. Es muss in aller Wahrhaftigkeit, ohne Falsch und ohne Schein, schlicht und demütig aus dem Herzen emporsteigen zu Gott. Dies ist ein Gebet im Geist und in der Wahrheit, das Gott jederzeit erhören wird. Es kann ein Gebet aus schönen Worten bestehen, und es kann doch ungehört am Ohr des Vaters im Himmel verhallen, weil ihm jegliche Innigkeit mangelt, weil es nur eine leere Form ist, ohne tiefes Empfinden des Herzens. Und ein solches Gebet ist wertlos vor Gott, wie überhaupt alles vor Gott ohne Wert ist, was nur Form ist, ohne inneres Leben. So wie das Herz nicht beteiligt ist, weiß der Geist im Menschen nichts davon und sucht also auch keinen Anschluss an den göttlichen Geist, dem das Gebet gelten soll, wenngleich er durch Worte die Verbindung mit Gott vorzutäuschen sucht. Er denkt anders, wie er spricht, und handelt anders, wie er denkt. Und darum ist sein Gebet nicht wahr. Es ist nicht das, was es vor Gott sein soll. Ein schlichter, tief empfundener, inniger Bittruf, dem die Erhörung zugesichert ist. Und darum verlangt Gott, dass sich der Mensch in sein Kämmerchen zurückziehen soll, wenn er beten will, dass er alles um sich her vergessen soll, um nur mit dem Vater im Himmel Zwiesprache zu halten. So keine Außeneindrücke den Menschen ablenken, wird es ihm möglich sein, sich zutiefst zu verbinden mit Gott. Und dann wird er sein Anliegen ohne Hemmung und doch in aller Demut und Zuversicht dem Vater im Himmel unterbreiten. Er wird ihn bitten in schlichter Weise. Er wird mit ihm sprechen ehrfurchtsvoll und doch voller Vertrauen. Er wird zu ihm beten im Geist und in der Wahrheit, so wie der himmlische Vater angebetet sein will, um seinen Kindern alle ihre Bitten erfüllen zu können, wie er es verheißen hat. Amen.